Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Das Scham-UFO. Weißt du, wir haben auch das Wort UFO auch nicht mehr verdient im Namen. Wir sind einfach nur noch das Podcast, so ein Krümen. Eigentlich, das Podcast-Bröckel. Eigentlich sollten wir heute mit einem der intelligentesten Menschen der Welt reden, aber wir haben es nicht geschafft. Unsere massive Inkompetenz. Die sucht mit, wie alt ist sie jetzt? 31, 32 sucht sie nach Sternen im All. Und findet die auch. Und findet Sterne im All, die ältesten Sterne. Wir finden nicht mal einen Audioeingang richtig bei Skype. Soundflower, Eingang, Ausgang. Genau. Wir haben es nicht gekriegt, aber es ist auch kompliziert so, weißt du? Die haben halt Probleme wie so Relativitätstheorie, so wie verschiedene Gammastrahlen, okay, und verschiedene Spektroskopie und dann, oh, da ist eine Wellenlänge. Weißt du, wir schlagen uns mit Problemen rum, wie wir haben 64 Audioeingänge und wissen nicht, wo das von Audioflower jetzt landet und bei Skype, keine Ahnung. Ey, ich habe Audition nicht geupdatet. So, das sind so Probleme, die wahrscheinlich nicht haben, ne? Die haben den heißen High-End-Scheiß. Ja, den, die haben auch so Assistenten, denen immer alles geupdatet wird. Ja. Weißt du, die haben Leute, die das machen. Meine Festplatte ist so gut wie voll. Die haben die besten. Hat die NASA das Problem, nee, die haben dass die ihre 100.000 Terabyte-Platte voll ist? Nein. Die haben Felder voller Festplatten, wo so ganz einzeln nacheinander aufgereihte Festplatten sind. Weißt du, wir sind die Wissenschaftsfront. Wir sind draußen im Dreck, im Schützengraben und graben noch die Diamanten aus. Sie da draußen in ihren großen Türmen schicken Raketen in den Weltall. Wow. Wir machen noch die harte kleine Arbeit, auf die es ankommt im Endeffekt. Ich hoffe wirklich, dass sie den Podcast, weil sie muss ja irgendwie davon erfahren haben, dass wir über sie gesprochen haben. Daraufhin kam ja ihre Kontaktaufnahme. Sie hat auch uns gefunden. Wie Sterne im All hat sie auch uns dann gefunden. Sie findet alles einfach. Wenn sie Kontakt mit Leuten aufnehmen will, schafft sie das auch. fremde Lebensformen, far away und auch uns. Und dann hoffentlich weiß sie ja, dass wir technisch nicht so ganz begabt sind und kann sich jetzt Moment so ein bisschen mal ins Rein. Das Einzige, was sie von uns weiß, das ist, dass wir einen Podcast machen können. Das ist alles. Nee. Das ist das Einzige. Und dass wir uns immer lustig machen, wie andere mit ihr ein schlechtes Interview machen. Ja. Aber der hat es hinbekommen, sie aufzunehmen. Der hat hinbekommen, die Zeit einzuhalten, nicht eh schon 15 Minuten zu spät zu sein, weil er vom fucking Dreh kommt, weil er es schlecht geplant hat, das ganze Interview. Nein, er hat es auch geschafft, sie aufzunehmen. Ja, Leute, ihr kriegt schon mit, wir sind sehr beschämt, es ist sehr unangenehm. Wir mussten den klassischen Roll-Over-and-Die-Move machen, indem er einfach sagt, ich kann nichts, Hilfe, bitte, geh weg, verschieben. Aber es war nicht mal ein Roll-Over, es war einfach ein Die. Es war einfach ein Stand there and die. Hast du gerade ein Pull-Moll von mir genommen? Zwei. Pull-Moll. Lecker. Wir sind so schlecht in so kleinen Sachen. So Organisationskram und so, das können wir überhaupt gar nicht. Da haben wir null Kompetenz. So eben, eigentlich alles, was soziale Interaktion, eigentlich brauchen wir ein Redaktionssystem. Also ist langsam Zeit, dass wir unser Redaktionssystem, die uns das hier aufbauen und dann schieben die uns auf so in so Rollstühlen, schieben wir uns hier rein. Wir haben schon so ein Mikrofon in der Hand, einfach mit so Gaffertape um die Hand gemacht, damit wir das auch nicht verlieren können oder so. So ein Schlabberlatz, damit wir auch nicht mehr schlucken müssen und nicht mehr atmen können. Einfach so eine Herz-Lungen-Maschine, einfach, dass man uns hier ranschiebt und dann lässt man uns machen. Ja. Das wäre am besten eigentlich. Ey. Wir reden mal übers Rauswieseln, weil was wir gerade gemacht haben, war klassisches Rauswieseln. Und es gibt die verschiedenen Stufen des Rauswieselns. Erstmal, ja, das schaffe ich, kein Problem, passt schon. Dann, ah, fuck, wird wahrscheinlich schwer, ich muss Einsicht, es verschieben. Einsicht. Dann, ich habe es verschoben, fuck, ich schaff's gar nicht, ich bin schlecht, ich bin grottenschlecht. Ich habe jetzt schon viel zu viel investiert, die andere Person hat viel zu viel gelitten. Ist ein bisschen so. Dann, ich sag ab, Scham, roll over and die. Ich strecke alle Viere von mir, erfinde Lügen. Und dann kommt, ja, okay, passt. Und dann Es ist ein bisschen wie die fünf Stufen des Trauerns, nur in anderer Reihenfolge. Weil erst kommt das Leugnen, nö, ich schaff's noch. Dann kommt die Einsicht, nope, auf gar keinen Fall. Dann kommt so Wut, auch auf sich selber so ein bisschen. Dann kommt Verhandlung, halt, man muss mit einem anderen neuen Termin verhandeln. Und irgendwann kommt dann die Erleichterung, das Abschließen mit dem Moment. Es ist wirklich die fünf Stufen, nur in anderer Reihenfolge. Ey, ich bin ich würde so einen dicken Pulli jetzt anziehen. Also mich kalt duschen, einen dicken Pulli und im Zelt schlafen. Also im Zelt schlafen, draußen, so, wo niemand mich finden kann. Es ist mir gerade echt unangenehm, weil es ist die schlauste Frau der Welt, schlauste Mensch der Welt, die Sexismusfälle, welche ich nochmal haben. Und wir sind einfach so Idioten, die so einen Termin verbaseln. Apropos verbaseln. Basel haben wir auch verbaselt. Alter, das ist auch nur was. Ist ein anderes Thema. Wir haben es einfach verbaselt. Willst du dich entschuldigen? Ich will mich entschuldigen bei allen die damit gerechnet haben, dass wir im Humorkongress ein bisschen Rambazamba machen, dass wir da so eine coole Matz drehen, wie wir da hinlaufen und dann an den Messeständen da aber auch so den Leuten in Karlauer erzählen. Zeitraffer, wo wir dann so mit so lustiger Musik schnell um den, auch so schlangenlinienmäßig, ein paar Mal hintereinander um den Eingang laufen, so Polonaises. Wo dann wir in so einer Halle stehen, wo 200 Leute sind, die wir alle händisch zensieren mussten, die dann alle so schwarze Bälle im Gesicht haben. Ja, wo wir dann so Interviews führen, wo wir immer nicht den Interviewer angucken, sondern mit vorgefertigten Fragen immer in die Kamera gucken und denen so das Mikrofon hinhalten. Und immer ganz ausgestreckt. Und immer nur die Frage stellen, den Arm ausstrecken, dann war die Frage aber schon der Gag. Und dann, bevor er antwortet, schneidet man weg. So diese alte Matz-Schule, diese alte Rab in Gefahr, wir gehen raus Schule. Was ich auch mag, ist, wenn die Frage nicht selber gestellt wird, sondern eine Texttafel ist. Wenn die Texttafel ist, was erhoffen Sie sich von 2017? Aber der Interviewer trotzdem im Bild ist. Wenn man sagt, warum habt ihr den das nicht? Was hat er getan, dass ihr das rausmachen musstet? Ja, scheiße Matzen, ey. Ich hasse Matzen. Ich stelle dir jetzt die Fragen, die ich für Anna Frebel vorbereitet habe. Bist du noch eigentlich Science-Fiction-Fan, Florentin? Also kannst du dich damit noch da bin ich fast froh, dass wir es nicht gemacht haben, wenn solche dümmlichen Fragen von dir gekommen wären. Nein, ich so ein, lesen Sie eigentlich auch gerne dann so Science-Fiction-Romane von George Orwell? Sowas. Und dann sagte er und las gerade aus seinem Fragendialog vor. Nee, ich habe die Fragen. Ich habe mich echt gefreut und wir kriegen das auf jeden Fall noch hin. Puh. Ich habe mal in meiner Schulzeit, da gab es mal so eine Aktion: Schüler lehren Schüler, aka Lehrer werden entlassen. Wir müssen Geld sparen. Aka Lehrer machen Urlaub. Und die Schüler sollen jetzt die anderen Schüler unterrichten. Dann konnte man sich freiwillig melden und konnte dann andere Schüler unterrichten. Also dann, ich war dann, keine Ahnung, in der 9. Klasse und konnte dann 5. Klässler unterrichten und habe dafür Geld bekommen. Echtes Geld. Während der Schulzeit. Geld. Also meinst du Monopoly-Geld? Oder? Nein, echtes Geld. Euromark. Also was man dann so am so Schulgeld, was dann am Kiosk abgeben kann. Echtes Geld, mit dem man sich auch Koks und Noten kaufen kann. Und das, da habe ich mir gedacht, Freunde, das mache ich. Und natürlich sagt man bei solchen Sachen zu und bereut es instant. Sobald du deine erste Klasse hast und ich hatte keinen Bock mehr und ich habe dann tatsächlich am Tag, bevor ich meine erste Unterrichtsstunde haben sollte, konnte nicht schlafen, habe mich rumgewälzt, habe dann einen Brief geschrieben, nachts, hallo Frau Brückenbühl, ich kann leider doch nicht heute machen, weil ich Fahrschule habe, ich möchte auch kein Geld dafür haben, danke, ciao. Die wirklich schlimmste, erbärmlichste, demütigendste Nachricht überhaupt, habe die der ins Fach gelegt, beim Lehrerzimmerfach, habe sie dann gerannt. Persönlich bist noch getroffen. Oh shit. Bevor sie es gelesen hat. So, Florentin, du hast heute deine erste Nachricht. Und die Nachricht lag im Fach und ich so, ich hab... Geil wäre, wenn du sagst, ich mach's dann doch und dann irgendwie diesen Brief loswerden muss. Das wäre eigentlich eine geile Romantic-Comedy-Story. Unangenehm. Aber sie meinte dann so, nee, das musst du schon machen und so, ich hab denen jetzt das alles gesagt und so und dann, und dann hab ich's doch gemacht, das war schrecklich, es war einfach Katastrophe, es war furchtbar. Ey, aber es ist so ein bisschen... Dieses Jonglieren, dieses, man kann auch noch absagen vor unangenehmen Sachen. Auch bei meinem ersten Stand-Up hatte ich es auch, mit dem wir auch zusammen hatten, da hatte ich das auch, du hast dieses Damoklesschwert, du kannst dich immer noch wie ein feiges Huhn, wie so ein feiger Wurm, kannst du dich noch entziehen. Und ich meine, du kennst doch auch bestimmt die Momente, wo du dir denkst, okay, ich habe morgen Termin, hoffentlich trifft ein Orkan Nordrhein-Westfalen. Und hoffentlich bricht hier alles zusammen. Wohnen wir einfach falsch. Damit es funktioniert. Wir haben ja nicht die Hurricanes. Und ich denke mir dann immer, wenn du diesen Wunsch hast, solltest du da nicht absagen, wenn du dir geheim wünschst. Kommt drauf an. Du solltest es machen. Nee, manchmal ist es gut, sich aus der Komfortzone heraus zu bewegen. Und dann machst du auch gute Erfahrungen. So. Ja, eigentlich schon. Dann machst du gute Erfahrungen. Ich meine, wir hätten jetzt gerade, wenn wir nicht abgesagt hätten, die Erfahrung gemacht, wie es ist, mit dem schlauesten Menschen der Welt zu telefonieren, ohne dass es irgendjemand jemals mitbekommen wird, im Rahmen des Podcasts, den danach niemand hören kann. Ja. Und dabei macht es die ganze Zeit. Ey, wir haben einen Tontest gemacht mit Skype und es klang wirklich wie ein Roboter mit Down-Syndrom. Es klang, wenn ich da einfach komplett rumlallt. Es klang ein bisschen so, als wenn man die Black Eyed Peas ins All schickt, ein Alien das findet, ein Mixtape daraus macht, einmal komplett um den Uranus schickt damit und die Gase das so zerfressen und es dann zurück zur Erde kommt. Also inwiefern Uranus und Gase? Ja, da habe ich mich ein bisschen vorbereitet, weil das besteht ja hauptsächlich aus Methan. Und Uranus besteht aus Gasen? Ja, Helium und Methan und so. Das ist ein Gasplanet, Gasriese. Inwiefern wird denn Gas zusammengehalten als Gasplanet? Naja, also ist auch so ein Massending. Gas hat doch nur sehr wenig Masse. Ja, aber im Vergleich zum Vakuum, ich bitte dich. Sorry, jetzt mal wieder. Gibt es auch Gasmonde? Oh Gott. Ist auch Gasmonde irgendwo? Nein, Nein. Warum denn nicht? Nein, weil es zu klein ist. Die sind zu klein. Die können nur durch Steingärtsonne reichen. Gibt es nicht manche Monde, die größer sind als manche Planeten in unserem Sonnensystem? Herr Will. So wäre das Interview abgelaufen, oder was? Ich bleib bitte. Klassisches. Womit man sich mit ihr. Aber sie wurden mit der Tatwaffe am Tatort gefunden. Mit Waffe. Aber man muss halt so ein Wort noch so verstehen. Das ist so ein und der Rest ist so Waffel. Waffel. Ja, so ungefähr. Och mein Gott, ey. Gab es mal so eine Situation, wo du dich dann wirklich rausgewunden hast, dann wirklich, und das auch dann bis jetzt bereust? Weil ich meine mal, ist diese Entscheidung zwar im ersten Moment befriedigend, aber in so einem mehrmaligen Nachdenken denkt man dann auch so, ja, shit, eigentlich hätte ich es doch machen sollen. So ein klassischer Reue-Moment. Nee, eigentlich nicht. Aus wirklich bedeutenden Sachen habe ich mich dann doch nicht rausgewieselt. Ja, ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Irgendwie zum Beispiel, für mich war es zum Beispiel eine extrem große Überwindung, damals in den Schultheaterkurs zu gehen. Weil ich habe mich für Schauspieler interessiert, fand ich cool. Aber komplett schüchtern, komplett no way, nur mit fremden Leuten im Raum, die in höheren Jahresstufen sind, auf gar keinen Fall. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, ich habe die Entscheidung getroffen und dann, glaube ich, 2 Jahre später bin ich dann tatsächlich hingegangen. Du hast in 2 Jahren auch nicht geschlafen. Null. Ich habe diese Woche ein paar neue Podcasts entdeckt und zwar, wir sind ja immer wieder auf der Suche nach tollen, innovativen Podcast-Ideen und 2 Podcasts möchte ich heute vorstellen. Und zwar, der erste Podcast heißt Revisionist History von Malcolm Gladwell. Und da geht es um Geschichte, aber vor allem auch nähere Geschichte. Und zwar immer so um obskure, kleine Details, kleine Geschichten, die er recherchiert und ausgräbt. Und die immer so in 20 Minuten kurz Essays und Reportagen zusammenträgt. Irgendwie, das ist hochinteressant. Da ging es zum Beispiel um eine Statue von so einem Widerstandskämpfer, der damals zur Bürgerrechtsbewegungszeit gekämpft hat, und dann stellt sich eben raus, dass die Person, von dem die Statue ist, überhaupt gar kein Widerstandskämpfer war, sondern nur zufällig bei der Demo dabei war. Und dann findet er halt die Person, die die Statue gemacht hat, und dann deckt er halt auf, wie das diese ganze Erinnerungskultur eigentlich kompletter Bullshit ist in manchen Sachen. Und das ist hochinteressant, sehr gut, guter Podcast. Und 99% Invisible ist auch noch ein sehr guter Podcast, der ähnlich funktioniert, wo auch wieder so ein Journalisten-Redaktionsteam sich so ein paar Sachen rausnehmen und recherchieren. Und da ging es in einer Folge zum Beispiel um Emojis. Und zwar hat einer der Redakteure sich gefragt, wie denn neue Emojis entstehen und wie denn Emojis überhaupt gehandhabt werden. Und da hat er eben diese Organisation rausgefunden, die dafür sorgt, dass alle Emojis denselben Code haben. Weil es gibt ja zum Beispiel auch dann Apple-Emojis und Samsung-Emojis, die sind ja dieselben Bildchen. Aber die haben den gleichen Code. Genau. Das heißt, es muss irgendwo. Es ist ja wirklich eine eigene Sprache. Es gibt ja mittlerweile ASCII-Zeichen-Alphabet, es gibt auch ein Emoji-Alphabet. Genau. Und da muss was aufgenommen werden. Anders als bei Buchstaben kann sich das auch noch erweitern. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Absolut. Und irgendjemand muss ja kontrollieren, dass der Code 18406 genau das Kerzen-Emoji ist und das Kerzen-Emoji bei allen Geräten ist, damit nicht der eine Apple-User ein Kerzen-Emoji schickt und beim anderen kommt dann ein Stern an. Genau. Das wäre ja verrückt. So, und da fragt man sich natürlich, wie entstehen neue Emojis? Und das ist tatsächlich relativ simpel. Die werden einfach gepitcht. Von normalen Leuten können da ihren Pitch hinschicken und sagen, hey, aus diesen und jenen Gründen muss es diesen neuen Emoji geben. Und hier ist mein Case. Und der Redakteur hat das dann eben gemacht mit dem Beispiel des Yoga-Emojis, mit dem mit dieser Frau in dieser Lotus-Position, dieser, glaube ich, Meditations-Yoga-Position. Und er hat dann eben den kompletten Prozess beschrieben und er hat es dann tatsächlich geschafft, dieses Emoji unterzubringen. Und so heißt auch die Folge Girl in Lotus Position oder Woman in Lotus Position. Also könnt ihr euch die Folge anhören, ist hochinteressant, ein sehr guter Podcast. Und ich dachte mir, wow, es ist möglich, sich selbst in der Internetgeschichte zu verewigen. Das ist total geil. Vor allem, weil alle Emoji pitcht. Alle benutzen das. Und das ist ja wirklich ein Buchstaben zu erfinden. So. Nur halt, dass der. Auch ein Bild sagt ja auch mehr als 1000 Worte. Heißt, du kannst ja sozusagen eine Kultur beeinflussen mit. Wer hat das F erfunden? Das sind Legenden. Das K. Alter! Die Aubergine. Was für ein krankes Schwein hat die Aubergine erfunden? Holy shit. Und er hat eine Kultur beeinflusst. Und klar. Es wird natürlich immer schwerer, weil es immer mehr Emojis gibt und immer mehr abgedeckt ist. Aber wir haben es uns zur Aufgabe gemacht. Ja. Das Podcast-UFO-Emoji-Projekt. Wir werden jeweils ein Emoji pitchen an diese Organisation und vorschlagen. Und wir werden schauen, ob es einer von uns beiden schafft. Und wer gewinnt, ist der bessere Mensch. Ist der bessere Mensch. Man muss und kriegt die gesamten Patreon-Einnahmen. Ja, man muss, nein, auf gar keinen Fall. Man muss dazu sagen, dass wir in der Recherche gemerkt haben, dass es wirklich wahnsinnig viele Emojis gibt. Unfassbar. Es gibt 5 Hühner, es gibt wirklich, es gibt lächerlich viele Tiere, es gibt eigentlich alles, also jedes Wort, an das man zuerst denkt, also und zuerst mal nicht die ersten 1500 Male, gibt es schon. Es ist lächerlich viel. Aber wir haben uns jetzt 2 Emojis ausgesucht. Du hast dich eins ausgesucht, ich habe mir eins ausgesucht. Und das werden wir pitchen. Wir werden nächste Woche, nee, übernächste Woche, werden wir vorbereiten, unser Pitch, werden zunächst versuchen, euch damit zu überzeugen. Und dann werden wir diese großen Pitches dann an die Seite schicken und gucken mal, wer von uns beiden dann vielleicht sogar dazu beiträgt, die ganze Kultur zu verändern. Wow. Wie gut wäre das denn? Und wie die Pitches lauten, hören wir uns gleich an, nachdem ich mein Ladekabel geholt habe. Bis gleich. Man muss dazu sagen, wir haben schon eine Woche lang gegeneinander gepitcht, gegeneinander gekämpft, argumentiert, bis uns aufgefallen ist, dass es sowohl meine Idee, den Löffel, als auch deine Idee, die Straße, bereits gibt. Ja, das stimmt. Heißt also, wir haben eine Woche lang mit dem Wissen, weil wir beide unser Betriebssystem nicht geupdatet haben, gelebt, dass wir eine super Idee haben. Nope. Heißt, wir gehen jetzt, also Löffel wäre schon, wär auf jeden Fall erste Reihe gewesen, Straße wäre auch erste Reihe gewesen. Wir gehen jetzt 8 Reihen zurück und pitchen jetzt unsere neuen Ideen. Aber Florentin. Es kann natürlich relativ gut sein, dass der jeweils andere sofort sagt, hey, das gibt's auch. Meine Idee für ein neues Emoji, ein Emoji, das vielleicht bald eure Tastaturen, eure Smartphones zieren wird und täglich benutzt wird, ist Männchen geht zur Tür raus. What? What? Männchen geht zur Tür raus. So. Ist mein Emoji. Okay. Soll ich jetzt will ich erst meinen sagen und dann okay. Können wir gerne argumentieren. Mein Emoji, was wirklich um die Welt gehen wird und wirklich alle Leute beeinflussen wird in dem täglichen Schreiben und Handeln und was auch ein lustiges Partyspiel werden könnte, ist der Pokerchip. Oh, okay. Gefällt mir. Steht natürlich für viel mehr als nur das Spiel Poker. Eben. Risiko, Einsatz, mal was wagen, all in gehen, gefällt mir richtig gut. Wir lesen dann, weil ich finde, das muss vorbereitet sein. Das muss gut sein. Es muss wie so ein kleines Referat sein, was wir uns vorbereitet haben, um euch da draußen zu überzeugen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das in 2 Wochen. Werden wir sowohl das Männchen geht zur Tür raus, als auch die Pokerchips schön in so einem kleinen Pitch-Paper vorbereiten und dann abschicken und gucken, was passiert. Aber stellst du dir dabei so einen Stapel Pokerchips vor oder einen einzigen? Einen einzigen, weil der kann auch zum Stapel werden. Möchte ich mich noch nicht festlegen. Ich finde Stapel auch nicht schlecht, aber kann auch 2 werden. Also, bitte an euch, bitte klaut uns das nicht. Es ist tatsächlich nichts dabei, man kriegt kein Geld dafür, nur Prestige, es ist nur Arbeit für Prestige und um die Menschheit ein bisschen nach vorne zu bringen. Das, was wir heute nicht geschafft haben durch unsere Astrophysikerin Anna Frebel, schaffen wir auf einem anderen Gebiet in der 2 Suche Wochen. Nach neuen Emojis. Finde ich nicht schlecht. Ich finde, sollte auch so ein bisschen jetzt so die Marschrichtung für das Podcast-UFO sein, jede Woche auf eine gewisse Art die Menschheit zu beeinflussen. Zu verbessern. Nee, zu beeinflussen. Mhm. Negativ zu beeinflussen. Von mir aus. Nächste Woche, Frau Frebel, endlich ein Gespräch, was Deutschland umkehren, was Deutschland mal so ein bisschen auf den Zahn fühlt, was ist schon da für Wissen, was fehlt noch, was kann man noch erreichen? So. Eine Bestandsaufnahme, was haben wir schon? Eine Inventur. Was haben wir erreicht? Eine menschliche Wissensinventur. Wissenschaftsinventur in Deutschland, mal hier im Podcast-Markt. Danach die Woche Popkultur, Emojis, mal gucken, was danach die Woche kommt. Aber ich finde es cool, wenn wir jetzt jede Woche auf jeden Fall zumindest mal den Maßstab haben, die Welt zu verändern. Was mich aber interessiert, also mich interessieren viele Fragen, die ich sie nicht fragen würde. Nicht, weil es nicht unangebracht wäre, sondern weil es halt ein bisschen verschwendet ist, weil sie so wahnsinnig viel weiß über Physik und über die Welt und das Universum. Aber ich denke mir oft, also das ist ja so ein bisschen das Klischee, dass es zum Beispiel wahnsinnig viele Studienfächer gibt, die eigentlich so scheißegal sind. So, das ist ja so ein bisschen so das Klischee. Was? Du studierst sibirische Ethnologie, das ist ja total doof. Aber auf der anderen Seite, und das ist doof, jeder soll machen, was er will und was er cool findet, und da gibt es bestimmt viele interessante Dinge. Aber ich kann mir schon manchmal, mich würde schon mal interessieren, dass jemand, der wirklich sein gesamtes Leben der sibirischen Ethnologie gewidmet hat, nicht irgendwann sagt so, eigentlich ist das doch scheißegal, so, das eigentlich interessiert das doch kein Schwein. Ja, oder Schwein. Er studiert seit 18 Jahren die Wissenschaft der Malediven und in ein paar Jahren gibt es die ja einfach nicht mehr, weil der Wassermeeresspiegel immer ansteigt und die nur 1 Meter über dem Meeresspiegel liegen und dann weg sind. Das kann ja auch passieren. Ich meine, dass manche Dinge einfach dann weg sind. Mich würde einfach interessieren, wie Menschen ihre Arbeit finden. Ja, neue Arbeit finden. Nee, ihre Arbeit selbst wertschätzen oder für sinnvoll halten. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, bei vielen ist es ja offensichtlich, jemand, der, keine Ahnung, Arzt ist oder Anwalt oder Müllmann oder so, da ist es ja völlig selbstverständlich, du machst ja was Gutes für alle anderen. Aber gerade so Bullshit. Forscher und Wissenschaftler. Das ist aber nicht der Grund, warum man das macht. Naja, aber du kannst es dir zumindest sagen. Ja, wenn du morgen nicht aufstehen kannst, denkst du dir, okay, gut, irgendjemand muss den Müll wegbringen, fuck it, dann bin's ich halt. Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Aber wenn du, keine Ahnung, ich glaube, es gibt bestimmt wahnsinnig viele Berufe, gerade so in Bürokratie, so irgendwie East Coast Manager for Human Resource Availability in Investment, wo man sich dann auch denkt, so eigentlich ist das kompletter Bullshit. Und bestimmt auf vielen wissenschaftlichen Ebenen forscht man sich. Also man muss ja nicht alles durch die Masse oder durch die Gesellschaft verargumentieren, zu sagen, nur weil viele Menschen es relevant finden, ist es relevant. Aber wie begründen die sich vor sich selbst, zu sagen, das ist es, was ich den Rest meines Lebens machen will. Reicht Spaß? Oder muss es mehr sein? Ich habe neulich in so eine Diskussion reingeschaltet, wo ich weder den Anfang noch die Mitte noch das Ende gemerkt habe. Ich habe einfach nur kurz reingesäppt und dann weggesäppt. Und da ging es einfach darum, dass Ärzte Prämien bekommen für manche Patienten, weil es halt Privatpatienten sind oder was auch immer. Und dann gab es die Diskussion, ob das egal ist oder ob das abgeschafft werden sollte. Und da hat ein Mann die Meinung vertreten, naja, Ärzte machen das ja, weil sie Leben retten wollen. Also ist das scheißegal und die können gerne Prämien bekommen. Ein anderer meinte, nope, natürlich geht es denn auch um Geld. Und deswegen werden die Leute mit den Geld bringen halt behandeln zunächst. Und ich fand das so eindeutig und eine lächerliche Diskussion, als ob die These auch nur ansatzweise vertretbar ist, dass Ärzte das nur machen, um Leute zu retten. Das ist doch Bullshit. Natürlich geht's denen auch primär, geht's darum, cool, ist ein cooles Argument, um sich vor sich selber zu verargumentieren, warum man diesen Job macht und so. Und wie du schon sagst, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich rette ja Menschenleben und so. Aber was ein Quatsch. Ja, ich glaube, es ist eine vielschichtige Motivation. Ich glaube, du fängst schon an, Arzt zu werden, mit dem Ziel, ich will was Gutes tun. Ich glaube, wenn du da mal irgendwie lange Arzt bist und du bist auch routiniert, dann kannst du mal sagen, ah, jetzt mache ich dieses, benutze ich dieses Medikament, um dafür mehr Geld zu bekommen oder mache nur Privatpatienten, um mehr Geld zu bekommen. Aber es gibt auch Ärzte ohne Grenzen und so, weißt du? Es gibt auch sowas. Und ich glaube, wenn du anfängst. Das sind die schlimmsten Leute. Das sind. Sorry. Weil ich glaube, falsche Meinung zu vertreten. Ich weiß, Medizinstudium ist, glaube ich, richtig brutal hart. Und ich glaube, wenn du da nicht einen gewissen Idealismus hast, ja, kommst du da auch nicht durch. Wenn du nur Geld verdienen willst, dann mach halt irgendwie BWL, Banker, Broker, Bullshit. Aber das ist genauso. Das ist, glaube ich, einfacher. Unsicher. Naja, aber du hast danach so eine Machtposition. Das ist auch so, im Medizinstudium ist ja auch so ein kleines. Und dabei fällt mir das Mikrofon auf die Nase. Auch so eine kleine so eine Machtposition und so ein Statussymbol. Und ich meine, dafür gehst du auch gerne mal, läufst du doch mal die Extra-Runde, um dann halt auch dementsprechend mehr Wissen zu haben, um dann so eine Praxis zu besitzen und so weiter. Das ist ja auch eine gewisse Machtposition, die du da erreichst. Weiß ich nicht. Also ich fand das eben als eindeutig, dass diese Prämien vollkommen für den Arsch sind. Wenn man, keine Ahnung, ob das zur Debatte steht oder ob das gerade diskutiert wird, ob man das abschaffen sollte, aber ja. Klar, da habe ich mal eine ganz konkrete Meinung, eine politische Meinung. Nicht schlecht. Ey, weißt du, wir haben mittlerweile, hau mal was raus, wir haben mittlerweile so viele Hörer, dass wir, finde ich, auch mal so ein bisschen politisch werden müssen. An manchen Stellen. Fall. Doch, an manchen Stellen müssen wir einfach mal eine Meinung. Ist jetzt egal, du musst auch nicht, ach, Hauptsache irgendeine Meinung. Ist auch nicht, du musst ja auch irgendwie begründen. Irgendwie begründen, muss ja nicht sinnvoll sein. Auch das war eine Meinung, Schlinge. Glaubst du, so richtig Hardcore-Leute haben jemals hinterfragt, was sie machen? So Beethoven denkt sich so, ja, aber die armen Kinder in Uganda, für die mache ich halt gar nichts. Ich glaube, Uganda war kein Problem zu Beethovens Zeit. Vielleicht eine andere Zeit einfach. Ne? Ganz klein laut. Ja, vielleicht. So, wenn der Lehrer vorne steht, glaubt ihr eigentlich, also mit so erhobener Stimme und dann, ja, war vielleicht einfach falsch. Habe ich ja, mir diese Woche mal eingefallen, es gab eine Lehrerin bei uns in der Schule, die hatte ich auch im Unterricht, Deutsch ungefähr, und bei der wusste man immer schon, wenn man eine Antwort gegeben hat, ab der ersten Sekunde, dass sie richtig ist oder falsch. Und zwar, die stellt eine Frage so, ja, was fühlt Effi Briest denn jetzt, wo irgendwie Krampas sie vergewaltigt hat? Und man sagt so, naja, einerseits sie fühlt sich in der Ehe gefangen, aber auf der anderen Seite, und die Lehrerin ab dem zweiten Satz fängt an, den Kopf zu schütteln. Ja. Unterbricht dich nicht, lässt dich weiterreden, aber schüttelt auch vehement den Kopf und du so, ja, aber natürlich ist es natürlich ein anderes Standesgefühl. Und natürlich das Wertgefühl einer Frau hängt natürlich auch an dem Stand des Mannes in der Zeit. Und natürlich ist sie froh, dass sie so einen Mann hat und bleibt und die Kopf schütteln. Ja, und du denkst, ein leerer Typ. Soll ich jetzt aufhören zu reden oder lasse ich? Ja, aber du kannst auch dann noch die richtige Antwort geben. Du musst nur so rhetorisch so geschickt sein, dass du, obwohl du komplett falsch anfängst, nochmal den U-Turn hinbekommst. Es ist so ein Heiß-Kalt-Spiel. So, sie schüttelt weniger den Kopf und dann, oh, Und sie, naja, natürlich hat es auch viel mit Religion zu tun, weil sie natürlich auch da sich. Und plötzlich hast du so ein Essay aufgesagt, einen perfekten Essay, hast du die Weltformel gelöst, weil sie das Heiß-Kalt-Spiel betreibt. Ja. Interessant. Ich glaube, es ist ein Lehrertyp, weil das hatte ich auch. Auch einige Lehrer machen das. Und ich glaube, jetzt kommen die großen fünf Lehrertypen. Oh Gott, nein! Typ 5, der Typ, der den Kopf schüttelt, wenn man falsch liegt, bereits während man spricht. Typ 4, Leute, ich enthalte mich von diesem Lehrer. Billigen Clickbait. Nee, ist es jetzt, das heißt auch die Folge, Top 5 Lehrer. Nein, auf gar keinen Fall. Die Folge heißt Unser erstes Mal. Wir rasten jetzt komplett aus. Mehr Hörer, wir brauchen noch mehr Hörer. Es gab diese Art Lehrer, die jemand anderen angucken, obwohl sie mit dir sprechen. Und, und dich offensichtlich so in den Wahnsinn treiben. Da hatten wir eine Musiklehrerin, die hat immer, der hat so eine Antwort gegeben und dann hat sie angefangen zu lachen. Ha, und wie soll das aussehen? Wie soll das dann passiert sein? Ne? Wie soll das dann, was sollen diese Noten dann für eine Bedeutung gehabt haben? Oder in der Zeit? Aber halt dabei nicht dich selber angeguckt, sondern halt irgendeinen Mitschüler und so. Und denkst so, fuck you einfach. Das ist ein Arschloch-Buch. Ja. Das hatten wir auch. Es gibt auch oft so manchmal bei so Vorträgen oder so Sachen, wo es ein recht großes Publikum gibt oder auch bei Stand-Up oder so, ist es auch manchmal so, dass man das Gefühl hat, fuck, der Performer hat sich mich rausgesucht und guckt mich immer an. Und dann ist man, steht man vor der großen Frage, weiche ich dem jetzt aus, lasse ich ihn hängen, dann mache ich ihn unsicher, dann denke ich, oh, ich finde es nicht lustig, aber ich will auch nicht die ganze Zeit angeguckt werden. Aber auf der anderen Seite, so, man merkt so, oh shit, ich habe den Punkt verpasst, das abzuwehren und jetzt bin ich die Person, auf die er sich bezieht, ja. Weil ich auch lache, aber jetzt, wie komme ich da wieder raus? Ein bisschen selektive Wahrnehmung, ne, weil du natürlich nur deine Perspektive kennst und dann auch wahrscheinlich dir die Momente am meisten auffallen, wo er dich anguckt, klar. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es bei mir wirklich so, weil ich bin, das habe ich mal untersucht, empirisch, ich bin groß, ich bin viel zu groß und durch meine Größe und ich habe so eine Taubeneigenschaft, so ein aufmerksames Herumgucken. Weißt du, ich bin ein sehr aufmerksamer Mensch, der viel aufnehmen will und viel sich umguckt. Und auch, ich habe oft Augenkontakt mit Leuten, die sich auch umgucken. So auf Partys, wenn große Menschen, weil das ist auch so ein Ding, was große Menschen haben. Die immer der Monorail-Effekt. Ja, der Leuchtturm-Effekt. Auch so ein bisschen, du watch, so Watchtower. Ich glaube, deswegen habe ich oft auch mit Leuten Augenkontakt. Und das ist was sich bei mir eingeprägt hat. Und deswegen habe ich das auch oft mit Lehrern, glaube ich, gehabt. Habe oft Augenkontakt, weil ich aus der kleinen Schülermasse auch herausgestochen habe. Ja. Es ist schwierig, diese Folge ist auf Sand gebaut. Ja, Leute, das war eine Folge der Scham, der Enttäuschung. Des Rückzuges. Des Rückzuges, des Einigelns, aber auch der neuen Hoffnung für nächste Woche, wenn wir es jetzt endlich schaffen, in die Sterne zu schauen und an der Weisheit teilzuhaben. Wir wollen die Antworten finden. Ey, das ist eine große Chance für uns alle da draußen. Wir sind nämlich alle ein Team, die große Podcast-UFO-Community kann die Fragen stellen. Das ist aber noch für euch nochmal ein Aufruf. Wenn ihr nochmal Fragen habt, schickt uns die ruhig. Wir gucken dann mal, was wir da noch Zeit haben zu stellen oder so. Einfach damit wir nochmal die Fragen beantworten können, auf die wir keine Antwort finden. Wo auch Google nicht reicht. Das ist doch schön. Wir sagen tschüss, bis nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Es tut uns leid. Habt eine schöne Woche. Manchmal scheitert man und manchmal geht's weiter. Bis das zum war nächsten Mal. Florentin Will. Und Stefan Tietze. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir heben ab. Fehlzündung.